WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute. Jetzt fange ich schon an zu stottern beim ersten Begrüßungswort. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir starten in eine neue Woche und die beginnt ja immer bei uns mit einer freien Themennacht, so auch heute. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute und diese Woche ist der Stefan und Stefan ist 34. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Hi. So, um was geht's bei dir? Ich habe letzte Woche, habe ich auch noch zugehört, da war eine Dame gewesen, die ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden. Letzte Woche war eine Dame, sag's nochmal. Bei dir in der Sendung. Ja. Und sie hat darüber gesprochen, wie sie entlassen wurde. Wie sie entlassen wurde aus dem Gefängnis? Aus dem Gefängnis, ja, genau. Ja, ja, genau, das stimmt, ja. Genau. Und das hat mich dann auch zum Nachdenken gebracht und da habe ich mir gedacht, rufst du bei Domian an und erzählst mal deine Lebensgeschichte. Mhm. Wenn bloß deine Leitung besser wäre. Ich habe jetzt Sorge, dass wir dich sehr schwer verstehen werden. Du kannst dir irgendwie vielleicht ein bisschen näher ans Fenster gehen oder wie auch immer. Ja, bin ich schon. Bist du schon. Oder ein bisschen näher dran ans Telefon mit dem Mund, dann geht's vielleicht auch. Ja. Also, du würdest gerne deine Lebensgeschichte erzählen. Genau. Mhm. Und die ist? Ich habe im Spätsommer letzten Jahr 7 Raubüberfälle begangen. Du hast 7 Raubüberfälle im Spätsommer letzten Jahres begangen? Ja. Hintereinander? Hintereinander, genau. Was oder wen hast du überfallen? Sparkasse. Siebenmal hintereinander? Genau, innerhalb von 2 Monaten. Wie hast du das gemacht? Mit einer Spielzeugpistole. Mhm. Was hast du dabei erbeutet? 180.000 Euro. Insgesamt? Ja, genau. Von wo aus rufst du jetzt an? Ich darf jetzt noch nicht sagen, wo das genau ist. Ich befinde mich im Maßregelvollzug. Ich wollte mich gerade fragen, wie seltsam, dass wir miteinander telefonieren können. Offensichtlich hat man hat dich also dann nach dem 7. Mal gefasst. Genau, richtig. Wie kam das, dass man dich dann geschnappt hat? Ich hatte noch 2 Mittäter und ich war ja auf freien Fuß. Und und der dritte Mittäter hat uns dann alle verraten. Bei einer anderen Geschichte ist er verhaftet worden und hat uns alle hochgehen lassen. Mhm. Unter anderem dich. Du hast gesagt, du warst bewaffnet mit einer Spielzeugpistole. Waren die anderen auch mit Spielzeugwaffen bewaffnet? Nein, die 2 haben im Auto gewartet. Ach so, du warst der Haupttäter quasi. Ja, genau. Genau. Warum hast du das gemacht? Zum Ersten habe ich es gemacht wegen der Kohle, also wegen dem Geld. Und zum Zweiten, weil ich heroinabhängig war und das Geld brauchte. Bist du vorher schon mal straffällig geworden? Ja, mit Diebstählen habe ich mich hauptsächlich immer über Wasser gehalten, um meine Lust zu finanzieren. Aber nie so große Sachen gemacht wie... Nein, gar nicht. Nun sind 180.000 Euro ja eine Menge Geld. Wo ist dieses Geld geblieben? Ja, man muss ja auch so sehen, ist es immer durch 3 geteilt worden, die Beute. Ist ja nicht 180.000 auf einmal, es waren ja mal kleine Beträge. Mal 30.000, mal 17.000. Ne? Okay, aber ihr seid ja nun alle 3 geschnappt worden. Mhm, das heißt, wo ist das gesamte Geld, fragen wir erstmal so, geblieben? Ja, für Drogen ausgegeben, für Heroin. Ja, und dann hat man Spielhalle. Ja, man hat dann sich dann halt auch dadurch einen gewissen Luxus geleistet, den man sich sonst nicht geleistet hätte oder nicht konnte. Mhm. 180.000 durch drei sind immerhin noch 60.000 Euro. Hast du die 60.000 Euro völlig verballert? Ja, absolut. Nichts übrig? Nix, kein Cent. Wann bist du verhaftet worden? Ich bin verhaftet worden Anfang Oktober letzten Jahr. Und der Prozess war schon, ja? Der war jetzt gewesen, genau. Und der wie, letzte war jetzt gewesen. Ja, und wie genau ist jetzt die Strafe? Die Strafe ist genau 7 Jahre und 6 Monate. Mhm. Und du kannst, dort wo du jetzt sitzt, darf man da telefonieren oder machst du das heimlich? Nein, das Handy gehört hier mit zum Therapieprozess. Ach so. Mhm. Ja, das ist ganz normal erlaubt. Also jetzt ist es verboten. Wie kommt es, dass du nicht, ich sag's mal so, in einen ganz normalen Knast gekommen bist? Durch meine Sucht, da ich schon so lange drogenabhängig bin. Mhm. Daher kommt das. Und die noch irgendwo eine Möglichkeit sehen, dass ich mich noch fangen könnte. Was da, vielleicht erklärst du es mal, was ist jetzt anders, da wo du jetzt bist und in einem herkömmlichen Knast? Worin unterscheidet sich das? In meinem Knast sitzt du einfach nur deine Zeit ab. Es wird nicht drauf geguckt, warum hast du das gemacht oder warum bist du süchtig. Mhm. Ja. Und wie ist deine Kindheit? Das hat ja auch ein bisschen damit zu tun. Warum nimmt man überhaupt Drogen? Warum bist du abhängig geworden? Und gerade Heroin. Heroin ist damit das Schlimmste, was es so gibt, ne, an Suchtmittel. Genau. So, jetzt beschreib mal, was ist jetzt, also in einem normalen Knast sitzt man in der Regel einfach so seine Zeit ab. Kann man natürlich auch irgendwie arbeiten und kann eine Schulbildung nachholen. Ja. Aber in der Regel ist es Absitzen. Was ist jetzt bei dir anders? Bei mir ist so, ich habe das erste Mal über meine Sachen sprechen können, warum ich überhaupt BTM genommen habe, warum ich überhaupt angefangen habe mit Drogen. Mhm. Und da sind viele Sachen hochgekommen, wo ich zuerst gar nicht mit klar kam. Ich habe ja am Anfang war ich wirklich rebellisch, weil ich diese Probleme erstmal gar nicht begreifen konnte, dass ich das überhaupt habe eigentlich. Ja. Mhm. Du bist jetzt 34, seit welchem Lebensjahr konsumierst du denn Heroin schon? Ab 21. Ja. Kann man sagen, dass da, wo du dich jetzt aufhältst, dass das so eine Mischung zwischen Gefängnis und Therapieanstalt oder Therapie ist? Ja, wo Therapie natürlich im Vordergrund steht. Mhm. Wie sieht dein Alltag aus? Wie verläuft der? Mein Alltag sieht so aus, man hat morgens Gruppen, man redet über sein Delikt, über sein Leben, Lebenslauf. Mhm. Man arbeitet alles auf. Wo hakt es? Warum hast du was genommen? Und wie kann man das verhindern, dass du noch mal irgendwann mal wieder anfängst? Das gehört zum Konzept. Zum Beispiel, ich habe einen Sonderschulabschluss. Ich mache jetzt meinen Hauptschulabschluss hier. Mhm. Dass ich dann bessere Chancen habe. Ja, natürlich. Das klingt ja alles sehr vernünftig. Das heißt, Analphabet, ich konnte weder lesen noch schreiben. Ja. Das habe ich hier gelernt. Und jetzt mache ich meinen Abschluss. So schnell ging das jetzt alles? Du sitzt ja doch gar nicht so lange da. Nee, ich habe so viel Gas gegeben, ich habe so viel an mir gearbeitet, weil ich habe auch gesehen, was habe ich da gemacht, ne? Mhm. Was habe ich den Menschen angetan? Ja, und was hast du die Menschen in Angst und Schrecken versetzt, ne? Die da in der Sparkasse waren? Die haben ja Angst gehabt, dass du sie erschießt, oder? Ja, da war eine Situation, da hat die Kassiererin, da stand ich da und die hat bei Gott gebetet, Gott sei Dank sind meine Kinder groß, jetzt kann ich gehen. Mhm. Als ich diesen Satz gehört habe, da ist mir richtig schlecht geworden im Gericht. Mhm. Also das wollte ich nicht, absolut nicht. Aber ich wollte da reingehen, das Geld haben, aber ich habe nicht weitergedacht, was ich da überhaupt anrichte bei den Menschen. Aber du hast dich danach ja nicht selbst freiwillig gestellt. Das hast du nicht getan. Natürlich nicht. Mhm. Natürlich nicht. Wer macht das schon? Naja, gut, gibt's auch. Wie sind deine sozialen Verhältnisse? So, hast du eine Familie, hast du eine Freundin? Ja, sicher. Ich habe eine Frau. Mhm. Sie ist jetzt auch schwanger. Ah, die ist schwanger. Auch hier geboren. Bitte? Ja, hier gibt es die Möglichkeit für Besuch, dass man mit dem Besuch komplett alleine ist. Ach so, jetzt verstehe ich. Sie ist schwanger da geworden, wo du jetzt gerade bist. Ja, ich kann mich halt hier besuchen. Bitte? Du kannst einmal, hier. Sie kann mich ja hier besuchen, da gibt es ja extra einen Besucherraum. Genau, und da darf man dann auch alleine sein und kann man auch Sex miteinander haben. Genau. Ja. Genau. Ja. Das ist natürlich eine tolle Sache. Jetzt ist deine Frau ist jetzt schwanger. Das heißt, du trägst noch mehr Verantwortung als ohnehin schon. Ja. Nämlich auch für das Werdende und den neuen Menschen, der da entsteht. Mhm. Was, will mein Kind nicht, wie soll ich das sagen, alleine groß sein lassen. Ich möchte dabei sein. Mhm. Wie ist denn das jetzt? Wie viele Jahre wirst du denn auf jeden Fall doch drin sein müssen? Mhm. So die Regel ist so 2 Jahre und dann, das nennt sich Langzeiturlaub. Mhm. Man ist immer noch unter der Beobachtung von einem 64er, aber man darf draußen sich ganz normal bewegen, man darf zu Hause wohnen, man muss halt nur regelmäßig noch hier hinkommen zu Kontrollen, also Urinkontrollen, ob man nicht rückfällig geworden ist. Mhm. Ja. Nimmst du jetzt eigentlich noch, bekommst du noch Methadon? Gar nichts. Gar nichts, du bist ganz clean, nein, nein. Ganz rundherum clean. Ich bin im Gefängnis clean geworden. Ich saß ja in Köln, in Offendorf war ich. Ja. Bin ja aus Köln. Ja. Und da bin ich dann halt unter Methadon halt runterdosiert worden. Stefan, da hat sich bei dir aber wirklich sehr viel in kurzer Zeit getan. Muss ich... Musste was tun, weil ich selber vor mir... Ich hab mir vor mir selber, habe ich... Wie soll ich das sagen? Ich hab mich selber vor mir erschreckt, was ich da gemacht habe. Das heißt... Das kann jetzt sein, dass du mit 34 jetzt wirklich die Notbremse gezogen hast und dein Leben auf ein ganz anderes Gleis stellst und dann in ein paar Jahren, das hoffe ich und wünsche ich dir sehr, dann auch ein normales und ordentliches Leben führst. Ja. Ja. Möchte ich auch. Ja. Möchte ich auch. Stefan, schön, dass du uns von dir erzählt hast. Ja. Und das ist sicher eine sehr, sehr nützliche und sehr hilfreiche Einrichtung, in der du dort bist. Und so kann man natürlich Menschen dann auch wieder wirklich ins Leben helfen und die Gefahr, dass man rückfällig wird, dann sehr minimieren. Ja, ja. So, jetzt wünsche ich dir und deiner kleinen neuen Familie alles Gute und viel Erfolg weiterhin beim Lernen und bei all den Dingen, die du da tust. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Stefan. 0800 220 50 50, so erreicht er uns. Und hier ist der Jürgen und der Jürgen ist 69. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Jürgen. Auch Jürgen. Ja. Beide Jürgen. Hallo. Mein Lieber, was geht's? Problem, habe einen sehr jungen Freund, der ist jetzt 21 Jahre, habe vor Jahren festgestellt, dass ich bisexuell bin. Vor zwei Jahren erst? Nee, vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren? Ja, ja. Hat lange gedauert. Aber egal. Aber hallo, sehr lange gedauert. Ja, weil ich bin ja auch 30 Jahre mit einer Frau verheiratet und hat ja auch ziemlich gut geklappt alles. Aber das ist nicht mein Problem. Ja. Problem ist, der Junge ist todkrank. Mhm. Ich habe ihn im Juli nach Berlin gebracht, in die Charité. Was hat er denn? Krebs. Oh. Strahlenkrebs zuerst, wo so mehrere Organe wohl befallen sind. Mhm. Und dann habe ich seine Wohnung aufgelöst, habe die Möbel gelagert erstmal und jetzt vor 14 Tagen war er an und für sich so weit stabilisiert, dass er in eine eigene Wohnung ziehen durfte, konnte und Tagestherapie machen konnte. Mhm. Dann habe ich ihm die Möbel raufgebracht, machte einen sehr guten Eindruck, aber sowas kann ja auch täuschen. Die Freude, wenn man jemanden wieder sieht, die bringt einen natürlich auch wieder nach oben hoch. Mhm. So, und dann hat das mit der Wohnung nicht mehr geklappt. Das habe ich dann dienstags von ihm per SMS erfahren. Was heißt das? Es hat nicht geklappt mit der Wohnung? Ja, die Kaution war zu hoch und die Wohnung war für ihn viel zu groß, hätte gar kein Amt bezahlt. Wohnt ihr denn, das habe ich jetzt nicht kapiert, wohnt ihr in einer Stadt? In Berlin. In Berlin, ja. Okay. Er wohnt in Berlin. Mhm. Ich bin hier in NRW. Ach so, also wohnt ihr nicht in einer Stadt? Nein, nein, nein. Mhm. Wir haben vorher praktisch nebeneinander in Essen gewohnt. Ach so, okay. Mhm. Und so, und dann während einer Tagestherapie bei ihm hat er dann Blut gespuckt, Intensivstation wiedergekommen, dann hat man da auch noch Lungenkrebs dazu festgestellt. Was ist denn die Grundkrebserkrankung? Welcher Krebs ist das? Ja, jetzt ist es Lungenkrebs noch dazu und vorher Strahlenkrebs. Ja, ich weiß auch nicht. Das kann ich nur so sagen, wie er mir das gesagt hat, dass da mehrere Organe... Strahlenkrebs sagt mir so nichts, Strahlenkrebs muss ja... Na, mir auch weiter nicht. Also Streukrebs oder sowas in dieser Richtung. Ne? Mhm. Gut, dann hat er mich gebeten, und wir haben heute Abend lange noch geschrieben, er möchte den Kontakt zu mir abbrechen, um es ihm nicht noch schwerer zu machen, wie es schon ist. Mhm. So, jetzt ist meine Frage. Soll ich weiter in ihn eindringen und sagen, wo bist du denn überhaupt, was ich gar nicht weiß, in welchem Hospiz? Das sagt er mir, er wäre in einem Hospiz. Ja, also lass mich nochmal zu dem Gesundheitsstand der Dinge fragen. Es ist schon so weit fortgeschritten, dass er in ein Hospiz gehen könnte? Ja, so schreibt er mir das. Ja, ich kann es ja nicht kontrollieren und es steht mir ja auch nicht zu. Aber er sagt nur zu mir, ich bin nicht in der Charité mehr, ich bin jetzt in so einem Institut. Ja, du hast recht, schreibt er, es ist ein Hospiz. Glaubst du ihm das? Nein. Sorry, dass ich das so direkt sage. Ja, ich habe auch gerade ein ganz komisches Gefühl, während du das so erzählst. Ich habe ihn heute Abend nochmal drauf angesprochen, dass er ja nicht in der Charité war. Weil ich habe da mit der Sozialstation gesprochen, weil ich suchte ihn. Ich wollte wissen, wie es ihm jetzt geht. Und dort war er dann nicht mehr, war nicht auffindbar. Er war da gar nicht. Er sagte zwar, er wäre da gewesen, aber die Sozialchefin dort von der Sozialeinrichtung, die sagte mir, ich verrate keine Daten, aber er ist hier nicht gewesen. Moment mal, also ihr beide kommt aus Essen. Ja, ja. Und du hast, wie lange seid ihr überhaupt jetzt schon befreundet? Vier Jahre. Ach, so lange vier schon? Jahre. Vier Jahre. Ja. Also, dank, dass du es bei dir erkannt hast, dass du ihn auch richtig. Okay. Und wie lange ist er jetzt schon krank? Also, ich habe es jetzt mitgekriegt, dass er so anderthalb Jahre krank ist. Er ist auch noch Diabetiker dabei. Und wie fing das, da wart ihr ja nun sehr oft zusammen in Essen, wie fing das mit der Erkrankung an? Was hat man da gesagt? Was war das für eine Diagnose? Das war die Diagnose halt eben der Krebs. Ja, aber was für ein Krebs? Ja, wie er so, ich kann es nur so wiederholen, Jürgen, wie er mir gesagt hat, es ist ein Streukrebs, der schon im ganzen Körper mehrere Organe befallen hatte. Und in Berlin sollte er ein halbes Jahr Therapie machen. Jetzt nochmal die Frage. Ich muss dich unterbrechen, entschuldige, damit ich das richtig kapiere. Du wohnst im Ruhrgebiet, da gibt es nun hervorragende Kliniken an jeder Ecke. Richtig, warum? Die besten an jeder Ecke. Genau. Warum nach Berlin? Und er hat mir gesagt, er hätte wählen können zwischen Berlin und Hamburg, und da er schon mal in Berlin gearbeitet hat und da noch ein paar Bekannte hat, wollte er doch dann lieber Berlin nehmen. So, und die ganze Sache ist mir persönlich, so wie dir wahrscheinlich auch, sehr mysteriös. Also jetzt denke ich gerade im Moment, der lügt dir die Hucke voll. Ja, so, das ist ja auch immer mein Empfinden dabei gewesen. Der ist überhaupt nicht krank, der hat keinen Krebs, der will einfach weg von dir. Ja, und in Berlin praktisch neu anfangen. Und in Berlin neu anfangen, genau. Das heißt, nochmal gefragt, während der noch in Essen war bei dir, dann hat der dir immer so den kranken Mann vorgespielt? Ist immer arbeiten gegangen dabei. Okay, aber hat er zu Hause gewesen? Aber wenn er dann bei dir war, hat er dann gesagt, ach, mir geht's wieder schlecht und ich habe Schmerzen? Oder? Ja. Immer wenn irgendwie unangenehm wurde, dann war die Krankheit wieder im Wege, ne? Mhm. Ja gut, ist halt alles so gekommen, wie es kam. Ich war ein bisschen blauäugig dabei, ist ja auch klar, bei dem Altersunterschied fühlt man sich auch schon mal so ein bisschen noch geschmeichelt. Und Mensch, du hast mit dem Jungen was angefangen, da war der 17, das ist ja auch nun ein krasser Unterschied. Ja klar. Das passt ja nun auch überhaupt nicht, finde ich. Nein. Ich wusste auch von Anfang an, das sollte ja auch gar nichts auf Dauer werden. Ne? Ist dann halt eben so gekommen. Dass man sich doch ein bisschen sehr gut verstanden hat, auch noch obendrein, nicht nur auf dem sexuellen Gebiet. Ne? Hast du ihn finanziell auch irgendwie unterstützt? Ja, natürlich. Das ist doch ganz klar, nicht? Und das war der größte Fehler. Und da war ich so blauäugig und habe alles für ihn getan und gemacht und habe dann plötzlich wahrscheinlich, wie du das schon angedeutet hast, einen Tritt in den Hintern bekommen. Wie viel Geld hast du dem denn gegeben? Also beläuft sich so ungefähr um alles in allem in den vier Jahren so 12.000 bis 15.000 schon. Mhm. Weil ich habe die Wohnung eingerichtet für ihn dann auch. Damit hatten wir ja auch noch, sagen wir mal, eine gute Möglichkeit, wo man zusammen sein konnte. Mhm. Ja. So, jetzt ist er in Berlin, angeblich im Hospiz, was natürlich wahrscheinlich alles Quatsch ist. Der lässt es richtig krachen in Berlin und ist froh, dass er den Alten los ist. So ungefähr sieht's aus. Ja. Er hat mich vorige Woche nochmal angeschrieben und hat drum gebeten, ihm fehlen wieder 280 Euro für Handyrechnung und so. Mhm. Da habe ich auch mich diesmal ganz auf stur gestellt und es ist nichts rübergekommen. Mhm. Und somit sagt er, heute Abend schreibt er, er schreibt noch ein bisschen über Internet, über WhatsApp. Und dann sagt er, ab Mittwoch hat er das auch nicht mehr zur Verfügung. Ja. Dann höre ich sowieso nichts mehr von ihm. Und er möchte bitte den Kontakt jetzt lösen. Also, ich glaube, ich soll seinen Wunsch respektieren, Jürgen, ja. Und dann ist die Sache auch vollkommen einfach. Und nicht mehr bohren, in welchem Hospiz oder dies oder das. Nein. Sache ist vorbei. Nein. So denke ich das für mich. Ich wollte nur mal deinen Rat hören, ob ich halt eben den Wunsch respektieren soll. Absolut, ohne Wenn und Aber. Ja. Und lerne bitte aus der Sache, dass du dich nicht mit Jungs einlässt, die deine Enkel sein könnten. Ganz genau. Ich war für ihn der Opa-Ersatz. Ja. Und im weiten Sinne, ja, ist klar. Ich meine, man sagt mal so, Jürgen, das ist doch so, in dem Alter fühlt man sich natürlich auch noch so ein bisschen richtig geschmeichelt. Ne? Das muss man ja einfach mal eingestehen. Ne? Mhm. Ja gut, fast dann 18-Jährigen zusammen zu sein. Also da sind wir uns einig, lass ihn in Ruhe. Fordere auch kein Geld zurück, das war dein Risiko, nein, die ganze das Nummer. Ist vorbei. Ist vorbei. Ist abgeschlossen und fertig. Genau. So. Jetzt noch eine kurze Frage zu deiner Person. Vor 4 Jahren erst die Bisexualität entdeckt. Vorher nie irgendwie. Auch schon die Gedanken gehabt. Nie, aber nie was. Nie die Gedanken ausgelebt, aber nie was gehabt. Hast du Kinder? Und einen Sohn aus erster Ehe, der ist 44. Mhm. Von der Frau aus erster Ehe, ne? Und hast du deine Frau wegen dieser neuen Erkenntnis verlassen, dass du bisexuell bist? Nein, wir wohnen weiterhin zusammen. Ach so. Wir wohnen weiter zusammen. Dieses Verhältnis, was ich da mit ihm hatte, das hat sich dann nur abends mal abgespielt zwischendurch und so, ne? Das wusste deine Frau gar nicht? Nein, die weiß auch bis heute noch nichts davon. Wir haben zwar gestern so eine halbe Aussprache gehabt, wo sie sagte, ich vermute das schon seit ein paar Jahren. Da ging es darum. Und ich habe da auch nie mehr oder weniger einen Hehl daraus gemacht. Für mich hat das im ganzen Leben nie eine Rolle gespielt, ob jemand hetero oder schwul ist. Das war für mich egal. Oder ob jemand bi ist. Das hat nie eine Rolle gespielt. Aber es ist schon alles sehr unappetitlich, dass du dann auch deine Frau betrügst die ganze Zeit quasi. Das durch ist hauptsächlich auch gekommen, sie mochte keinen Sex mehr aus hormonellen Gründen oder wie auch immer. Und das habe ich dann auch respektiert. Und dann sind mir die Gedanken durch den Kopf gekommen, dann versuch doch mal, ob irgendwo nicht ein anderes Abenteuer auf dich wartet. Wie hast du diesen jungen Mann überhaupt kennengelernt und wo? Ja, über die blauen Seiten da über Romeo, ne? Also. Wie das so üblich ist. Also, wir sind uns einig, lass die Finger davon, das war's und tschüss und ich, ja, genau. Und dann ist mein Gedanke schon richtig gewesen. Ja. Und was war aber trotzdem. Bitte? Ich sag, was die Zukunft anbelangt, auch wenn. Nein, vergessen wir die Zukunft. Okay. In der Richtung. Ja. Aber es war trotzdem sehr nett, mit dir zu reden. Denn irgendwo wollte ich jetzt einen Rat wissen, soll ich weiterbohren, soll ich nicht mehr weiterbohren? Fiel mir halt deine Sendung ein, weil ich sie oft gesehen habe. Und das ganze Geschreibe heute Abend war also eine große Lüge, vermute ich. Ja. Sind wir beide uns einig? Wir beide sind uns einig drin, jawohl. Alles Gute, Jürgen. Ich danke dir. Dankeschön. Und viel Erfolg für die weiteren Dankeschön. Sendungen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hier ist die Katja. Die Katja ist 38. Guten Morgen, Katja. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, grüß Katja. Dich. Hallo. Ja, wo soll ich anfangen? Am besten da, wo es am einfachsten ist. Ja. Also, ich bin 38, wie du ja weißt, und ich hatte noch nie Geschlechtsverkehr. Mhm. Wie kommt das? Ja, ich bin jetzt seit, sagen wir mal, gut 16 Jahren alleine. Und vorher? Und vorher hatte ich immer so Fernbeziehungen. Also ich muss dazu sagen, ich bin hochgradig sehbehindert und ich war eben an einer Einrichtung, wo Leute aus ganz Deutschland kamen, die auch sehbehindert waren. Ach so, und da hast du gewohnt da oder gearbeitet? Ich, oder? Da bin ich zur Schule gegangen, beziehungsweise zur Ausbildung. Ah, verstehe. Ja. Was hast du gelernt? Was? Was hast du gelernt? Ich hatte Bürokauffrau, also angefangen, aber musste abbrechen aus gesundheitlichen Gründen. Wir hatten uns übrigens schon mal gesprochen vor 2 Jahren zu dem Thema Anorexia nervosa. Mhm. Und ich weiß nicht, ich glaube, da hatte ich so ein bisschen schon den Lebensweg erzählt. Ja, das vertiefen wir jetzt mal nicht. Bleiben wir bei der Jetztzeit und bei dem, ja, bei deinem, genau, jetzigen Thema. Also schwer, du sagst, dass du schwer, sehr, also gravierend sehbehindert bist. Was, ja, heißt das richtig, im Klartext? Bist du blind oder fast ich ganz blind? Ich bin fast blind, mhm, ja. Mhm. Fernbeziehungen, aber dann waren das nur so platonische Geschichten, die du damals, ja, hattest. Ja, mehr oder minder, weil ich konnte mich nie auf Sexuelle einlassen. Mhm. Und wenn, dann ging es überhaupt erstmal nur bis zum Petting. Mhm. Und das hat mir auch sehr, immer sehr gefallen, so den Kitzler stimuliert zu bekommen oder so, mhm, so Sachen. Mhm. Waren das denn die Männer, mit denen du diese Fernbeziehung hattest, waren das auch Behinderte? Das waren auch Behinderte, ja. Und das Problem ist, ich will mich nicht als behindertenfeindlich abstempeln lassen, aber ich war eher so der Typ, ich wollte lieber nicht behinderte, mhm, Freunde haben. Ja gut, das habe ich hier schon oft gehört. Da gibt's ja, jeder hat da eine andere Vorliebe. Das ist ja, genau, auch, ist genau, auch legitim. Und das war eben nun mal nicht gegeben und ja, da musste ich das halt so in Kauf nehmen. Mhm. Oder beziehungsweise es war halt schick, einen Freund zu haben. Mhm. Das ist unter Behinderten genauso wie unter Nichtbehinderten. Die Behinderten sind ja nicht blöd. Mhm. Die stehen, also die finden genau dieselben Dinge cool wie nichtbehinderte Menschen auch. Sicher. Na klar, das ist ja auch gut so. Ja. Und Katja, wie lebst du denn im Moment? Alleine zum Beispiel in einer Wohnung? Alleine in einer Wohnung, ja. Ja. Und kannst du heute einer Arbeit nachgehen? Nein, kann ich nicht, weil ich habe ja alles abgebrochen aus Gründen der Anorexia nervosa. Das übersetzt du uns nochmal, was das genau heißt? Das ist die Magersucht. Mhm. Ja. Das heißt, dieses Problem ist auch noch nicht gelöst. Nein, dieses Problem ist nicht gelöst. Also es ist mehr oder minder gelöst, weil ich einfach aus dem mir nichts, dir nichts zugenommen habe. Wie viel wiegst du denn im Moment? Im Moment wiege ich stabile, ja, 59 Kilo. Ja, das ist doch okay. Ja. Bei was für einer Größe? 1,53, also jetzt werde, ja, ich langsam mopplig. Ja, naja, nun, so schlimm ist es noch nicht, aber wie? Aber wenn du hast ja dann relativ lange daran gelitten, wie hat sich das denn dann so schnell gebessert? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach in eine Psychiatrie gegangen und auf eine geschlossene und dort musste gegessen werden und eben den Drill und. Und dann, naja, hast du gegessen, ja. Ja, dann so habe ich halt gegessen und Tabletten genommen und schwupps war mal fett. Naja, wie gesagt, fett bist du noch lange nicht. Nee, das ist. Nee, sei froh, aber sei froh, das ist. Für mich, mein Selbstbild, ja, ist fett. Einfach. Ja, das kann ich schon verstehen. Aufgrund deiner Krankheit siehst du das so oder empfindest du das so. Objektiv gesehen siehst du wahrscheinlich toll jetzt aus gegenüber vorher. Aber sicher, das sagen mir das alle. Das sagen die alle. Ich weiß, das erreicht dich da nicht. Wenn man, nee, das erreicht mich überhaupt nicht. Also so, ich möchte am liebsten wieder 33 Kilo wiegen und mich wohlfühlen. Und ja, das wünsche ich dir nicht, weil du weißt, was das bedeutet. Ne? Das naja, bedeutet, das ist richtig. Aber das ist eigentlich heute ja gar nicht mein ich Thema. Weiß, ich weiß, die Sexualität ist dein. Sondern die Sexualität ist es. Und das heißt, ich nehme mal ganz... Das heißt, lass mich anfangen. Ja? Das heißt, außer dieser Petting-Geschichte hast du noch keinerlei sexuelle, wirklich keinerlei sexuelle Erlebnisse gehabt in deinem Leben? Nein. Mhm. Also ich habe mich sicher auch lecken lassen und so, aber nie eben ins Loch ging nicht. Ja. Also, ins Loch geht nicht mit dem Finger rein, ins Loch geht auch nicht mit dem Tampon rein. Ja. Ins Loch geht gar nicht rein. Ja. Selbst der Frauenarzt kann mich noch nicht mal auf den gynäkologischen Stuhl untersuchen, mhm, weil ich einfach, ja, ich sag's mal ganz krass, zugenäht bin. Zugenäht bist? Ja, ich bin zugenäht da unten. Wirklich? Oder ist das nur so ein Gefühl? Nee, das ist ein Gefühl, aber also, so verkrampft? Was weiß ich, was mit mir als Baby angestellt wurde oder so. Also, was sagt denn der? Du warst ja dann bei einem Gynäkologen schon, was sagt ja, der denn? Ja, ich bin auch nach schlechten Erfahrungen gefragt worden und dann stellen sie sich doch nicht so an und das kann doch nicht so schwer sein und andere haben das wieder unterstützt. Die haben gesagt, naja gut, dann wenn es nicht auf den gynäkologischen Stuhl geht, dann machen wir eben Ultraschall. Der Arzt hat dich nach schlechten Erfahrungen gefragt. Ja, richtig. Was die Kindheit anbetrifft und so. Was meint er? Meint er einen Er meint Missbrauch bzw. Vergewaltigung in der Familie oder außerhalb der Familie oder seitens eines Verbrechens oder... Ist denn dergleichen vorgefallen? Ja, siehst du, und das ist eben das große Thema, weißt du? Also ich habe so im Gefühl, dass was vorgefallen ist. Aber erstens bin ich mir nicht sicher und zweitens würde ich nie damit rausrücken als Wahrheit, weil, also das könnte ich meinen Eltern nicht antun. Meine Eltern sind, ja, wie gesagt, sehr konservativ eingestellt und die würden das sofort von sich weisen. Also so eine Schuldzuweisung in dem Sinne. Aber konkrete, wirklich konkrete Erinnerungen hast du keine? Erinnerungen schon, aber konkret, teilweise sind sie wirklich ganz konkret. Das ist das Problem. Also doch, du hast konkrete Erinnerungen, dass dir jemand sexuell als Kind etwas Schlimmes angetan hat. Ja, ich glaube schon. Und weißt du, wer das war? Ja, das, wenn ich das jetzt sage und die hören das, dann bin ich morgen dran, dann kann ich mich zermetzeln lassen. Gut, dann musst du es jetzt auch nicht sagen, das reicht jetzt aus, dass ich weiß, dass da was Schlimmes mal vorgefallen ist und du selbst weißt dann ja auch, auf wen sich das münzt. Wenn das wirklich so ist und wenn der Gynäkologe schon so eine Andeutung gemacht hat, dann ist das ja alles sehr ernst zu nehmen, auch wenn du das jetzt so sagst, vor allen Dingen. Vielleicht liegt die ganze Problematik der nicht gelebten Sexualität hängt vielleicht sehr damit zusammen. Das kann ja sein. Wahrscheinlich. Also es ist ja wirklich so, dass ich nicht als Jungfrau sterben möchte, aber andererseits die Schmerzen mir antun zu lassen. Warst du, als du wegen der Magersucht in der Klinik warst, gab es da eine richtige Therapie oder eine Gesprächstherapie? Ja, natürlich. Ja? Also ich habe alle Therapieangebote durch, die es eigentlich auf dem Markt zu gibt. Wurde da auch über diese Problematik gesprochen? Es wurde auch darüber gesprochen, es wurde auch zum Familiengespräch eingeladen. Hast du den Therapeuten diese Andeutungen so auch gemacht, wie du sie mir gerade gemacht hast? Nein, habe ich nicht. Also ich habe das in der Therapie eigentlich noch völlig unterm Stuhl laufen lassen, weil, ja. Es war wahrscheinlich erklärbar, dass du es damals noch nicht konntest. Aber ich glaube, dass das ausgesprochen wichtig ist, Katja, dass du dieses mit einem Therapeuten angehst, diese Problematik. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist für ein besseres und entspannteres und glücklicheres Leben für dich. Würdest du sowas nochmal angehen? Wärst du bereit dazu, in eine Beratung, eine Therapie zu gehen? Eigentlich sagen mir viele, ich sei übertherapiert, weil ich war schon in so vielen Kliniken und... Okay, aber du hast noch nie etwas von dieser Geschichte erzählt. Nein. Siehst du? Vielleicht ist da sogar der Schlüssel auch für deine Essstörung zu finden. Weißt du was? Meine Psychologin wird das jetzt mal ein bisschen beurteilen, ein bisschen genauer beurteilen und dich auch beraten. Es ist eine reine Beratung. Du kannst das ja für dich dann entscheiden, wie du weiter vorgehen sollst. Meine Intuition sagt, du solltest das tun. Die Christina, so heißt meine heutige Psychologin, die wird das dir noch genauer erklären können, wie du dich weiter verhalten sollst. Dürfen wir dich dann nochmal anrufen? Das dürft ihr gerne. Das machen wir dann auch. Ich hätte noch ein kleines anderes Problem. Und zwar, mein Wunsch ist natürlich jetzt nochmal zur Schule zu gehen und mein Abitur nachzuholen. Nun bin ich schon 38 und die Zeit rennt. Also ich sag mal so, ich bin jetzt seit 16 Jahren zu Hause. Aber man kann auch mit 38 noch sein Abitur nachholen. Das ist keine Sache. Also ich würde gerne studieren, Pädagogik und... Okay, eins nach dem anderen. Erstmal Abitur machen und dann gucken wir weiter. Ja. Da können wir dich auch noch gleich beraten, wo du dich dahin wendest am besten, in deine Situation, wo du das tun und machen könntest. Okay? Ja, okay, alles klar. Gut, Katja, wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die Katja. 1:36 Uhr haben wir. Jetzt sage ich euch unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir ein Thema, wie immer. In der Woche ein festes Thema. Und das Thema diese Woche heißt, diese Nacht vergesse ich nie. Und ich möchte gerne mit euch über besondere Nächte sprechen, die ihr schon erlebt habt. Also was habt ihr in einer Nacht schon mal Extremes erlebt? Zum Beispiel krassen Sex oder heftige Gewalt oder eine gruselige Begegnung oder panische Angst. Jetzt habe ich gerade so einen kleinen Flash hier. Oder hat sich vielleicht in einer Nacht bei euch euer ganzes Leben vielleicht schon verändert? Zum Positiven auch. Vielleicht habt ihr etwas ganz Krasses, Positives erlebt. Also diese Nacht vergesse ich nie. Das ist das Thema nächste Woche. Die nächste Themennacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder auch gerne während der Sendung und auch vor der Sendung. Diese Nacht vergesse ich nie. Unser Thema diese Woche. Hier ist Gary. Gary ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Gary. Hallo, Gary. Ja. Hallo? Hörst du mich? Ich weiß nicht genau, wie du heißt, aber ich denke mal... Versuchen wir es mal mit Domian. Domian? So, ja. Ja, hi Domian. Ja. Meine Frau schließt gerade die Fenster. Das ist ja schön. Entschuldigung. Damit ich dich besser hören kann. Ja, sehr gut. Es geht darum, ich habe zuvor in der Vergangenheit einiges erlebt. Das heißt, ich musste meine Mutter pflegen, Pflegestufe 1, 2 und 3. Mhm. Die hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt und ich denke mal, dass jeder, der Krebs bekommen hat oder der auch Krebs hat. Wie lange ist denn deine Mutter schon tot, Gary? Meine Mutter, die ist seit 2003 verstorben. Ja. Und du warst die wichtigste Bezugsperson zum Schluss für sie. Ich meine, nicht, dass ich jetzt irgendwie am Stottern sein mag, aber es ist schon ungewöhnlich, dass ich meine eigene Stimme irgendwie durchs Fernsehen höre. Das ist mir noch nie passiert. Mhm. Es ist schon ein Schock. Alles insgesamt, so das ganze Leben insgesamt, wenn man sich nur so kleine Bruchstücke des Lebens anschaut. Also deine Mutter hatte diesen schlimmen Krebs und du hast sie gepflegt betreut bis zum Schluss. Ich habe meine Mutter Pflegestufe 1, 2, 3. Domian, es tut mir leid, wenn ich korrigieren muss. Dein Kommentator, der hat mir gerade was ins Ohr geflüstert und dir wahrscheinlich auch. Nein, mir hat keiner was ins Ohr geflüstert. Ja. Sorry, aber ich muss dann wirklich sagen, Gary, ich weiß nicht, was du hinaus möchtest. Was ist der Grund deines Anrufes? Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich habe selbst die Diagnose und in dem Sinne würde ich am liebsten davor weglaufen. Du hast jetzt dieselbe Diagnose, wie deine Mutter damals hatte? Ja, genau. Also Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja, richtig. Und wann hast du die Diagnose bekommen? Die habe ich heute bekommen. Ah, jetzt verstehe ich. Die habe ich heute bekommen. Jetzt verstehe ich auch, dass du so durcheinander bist. Das verstehe ich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich würde mich am liebsten, wenn mir jemand eine Pistole vom Kopf setzen würde, dann würde ich mich lieber erschießen lassen, als mich von irgendeinem beschissenen, bescheuerten Arzt untersuchen lassen. Weil ich werde jedes Mal wie vom Arbeitsamt von A bis Z werde ich von hier, von vorne bis hinten nur verarscht. Ich werde von einem Arzt zum anderen Arzt hingeschickt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist denn heute? Das ist meistens so. Heute ist definitiv die Diagnose gestellt worden, zum ersten Mal. Ja. Das Schlimme ist natürlich, weil du genau weißt, wie diese... Ja, ich weiß den Ablauf. Ich weiß den beschissenen Scheißablauf. Und ich weiß, wie man stirbt. Und ich weiß auch, wie das beschissene Scheißleben mit einem vor sich geht, wenn man so gelebt hat, wie ich. Gary, ich bitte dich mal, den Ton ganz wegzuschalten von deinem... Tut mir leid, aber... Sonst können wir gar nicht reden miteinander. Es ist nun mal so. Ja. Schaltest du mal bitte den Ton ganz weg vom Fernseher, sonst irritiert dich das und mich irritiert das auch. Nur ist das heute diagnostiziert worden. Was hat der oder die Ärzte zu dir gesagt, was jetzt zu tun ist? Kann ich dir sagen. Ich sollte nochmals mich untersuchen lassen. Ich gehe mal besser aus dem Raum raus, damit ich im Fernsehen nicht sehe. Ist okay? Ja. Ich sollte mich untersuchen lassen und ich habe ziemliche Schmerzen. Ich habe gedacht, das ist vom Rücken oder sonst irgendwas. Ich habe gedacht, ey, scheiß drauf. Ey, ich kann mal lochen, ich kann machen, ich kann tun. Mann, ey, ich weiß nicht, aber irgendwas stört mich. Dann hast du gemerkt, du kriegst Schmerzen. Aber die Schmerzen, die sind auszuhalten. Du machst das. Was hat der Arzt denn heute gesagt, was du jetzt tun sollst? Tja. Ich meine, ihr könnt mir eh nicht helfen. Aber ich weiß es nicht. Er hat doch bestimmt irgendwas gesagt, was er dir jetzt rät zu tun. Ja, klar. Was hat er gesagt? Neue CT, Tomografie machen. Also das ganze Programm. Und dann sagen sie mir, wie groß der Tumor ist. Ich war beim Urologen und der hat mir einen Befund gezeigt und hat direkt gesagt, von wegen, da ist ein Karzinom. Und ich war geschockt. Du hast gerade von deiner Frau gesprochen. Du lebst mit einer Frau zusammen. Ja, klar. Hast du Kinder auch? Ich habe auch Kinder. Ich habe vier Kinder. Vier Kinder? Ja, ich habe vier Kinder. Ein Kind ist letztes Jahr am 23.12. ins Kinderheim reingekommen. Was ist mit dem Kind passiert? Das weiß ich nicht. Ich habe dich akustisch nicht verstanden, was mit dem Kind... Was hast du gerade gesagt? Das Kind ist... Gary, weißt du, was wir jetzt mal machen? Ich glaube, das ist nicht so gut. Weißt du, was ich mies finde? Ich bin ehrlich. Aber weißt du, was ich echt mies finde, Domian? Das ist aus den Medien nur Geldmacherei ist. Egal, ob jemand am Boden ist oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Gary, ich möchte jetzt Folgendes vorschlagen. Ich kann das wirklich erahnen und verstehen, dass du heute mega geschockt bist, wenn du so eine Diagnose bekommen hast und du weißt, wie es ausgeht und wie es verläuft. Ich möchte, dass wir das Gespräch hier aus der Öffentlichkeit rausnehmen und wir dich aus dem Hintergrund nochmal in Ruhe anrufen. Ich glaube, das ist sinnvoller, als das jetzt hier weiterzuführen. Tut mir leid, wenn ich... Habe ich was Falsches gesagt? Nein, überhaupt nicht, Gary. Ich möchte einfach, dass wir uns richtig Zeit für dich nehmen. Und das ist am meisten gewährleistet dann im Hintergrund. Nein, du hast gar nichts Falsches gesagt. Jeder Mensch hat Verständnis dafür, dass du ein bisschen durcheinander bist und geschockt bist. Du bist geschockt. Das ist so. Ja, ist okay. Das ist so. Also nimmt er mich jetzt raus, ne? Jetzt bitte ich dich, dass du nur formal auflegst und wartest, bis es wieder klingelt bei dir, okay? Kannst du mir noch einmal die Leitung bitte geben? Du musst jetzt einfach nur auflegen und dann alles weiter machen wir dann. Würdest du mir bitte noch einmal die Leitung geben? Ich weiß nicht, was du mit Leitung meinst. Einfach, du legst bitte einfach auf, Gary, und wir melden uns wieder. Ich verspreche es dir auf jeden Fall. Ja, ist okay. Ja? Dann bis gleich. Alles klar, dankeschön. Tschüss. Ciao. Hier ist Peter und Peter ist 32. Guten Morgen, Peter. Ja, guten Morgen, Jürgen, ein Domin. Hallo, Peter. Hi. Um was geht's bei dir, Peter? Ja, es ist so, dass ich in meine Schwägerin verknallt bin. Oje, oje, oje. In die Schwägerin. Ja, ganz genau. Eieieiei. Erzähl mal, seit wann? Das ist seit 6 Jahren. Mm. Ja. So lange? Ja. Läuft ja schon was? Sexuell nicht, nein. Aber? Rumgeknut, rumgefummelt, ja. Das ist ja auch schon ein bisschen sexuell. Ja. Ist auch schon in einem Sinne auch zum Erguss gekommen, ne? Ach so, ja, dann ist es ja doch schon ziemlich weit alles. Seit 6 Jahren. Ja, dann ist es ja, ja doch schon ziemlich weit entwickelt, das Ganze. Genau. Warum? Wie kam das dazu, dass du dich in sie verliebt hast? Gut, dass du fragst. Ich bin Fahrer, ja, ich fahre nachts. Mhm. Und ich habe mir mal damals so eine Zeitschrift gekauft, so Sexy-Zeitschrift hieß die. Mhm. Das ist aber schon, bevor ich meine Schwägerin überhaupt in dem Sinne, ich bin seit 11 Jahren mit meiner Frau zusammen. Und ich verstehe dich auch sehr schlecht. Wir haben heute keine guten Leitungen. Du bist auch mit einer Frau. Du bist auch in einer Beziehung. Ja, ich habe 2 Kinder. Ich bin seit 11 Jahren mit meiner Frau zusammen. Mhm. So, was ist das jetzt mit der Zeitung? Du hast ja irgendwann eine Sexzeitung gekauft. Ganz genau. Genau. Und da stand dann so ein Abschnitt drin über eine Schwägerin. Ne? Dass der Schwager auf die Schwägerin steht. Dass ja. Und dieser Abschnitt, der hat mich so fasziniert in einem Sinne. Ich so, ist das überhaupt möglich? Ach, der Artikel hat dich quasi auf die Idee gebracht. Genau, genau. Und du fandst das irgendwie anregend, die Vorstellung? Ja, ganz genau, so war das. Das heißt, vorher hast du dich gar nicht für die Frau großartig interessiert? Nein. Erst wo der Artikel, ne, wo ich diesen Artikel gelesen habe. Aber das ist doch ein bisschen albern, dass man nur durch einen Artikel irgendwie scharf wird auf eine Frau. Ja, weil ich weiß nicht, weil auch durch, weil dieser Artikel war so gewesen, dass die Schwägerin einen Minirock hatte und auf die Leiter gestiegen ist und der Schwager unten drunter war und die waren nämlich am Renovieren. Ja, okay, das ist so eine sexuelle Porno-Fantasie gewesen. Ganz genau. So, und das war der Auslöser, dass du dich an deine Schwägerin angemacht hast? Genau, ja. Bist du denn in die Schwägerin verliebt oder ist es eine reine Sexgeschichte? Nee, also sagen wir es mal so, wenn sie in meiner Nähe ist, dann sind auch Gefühle da, ja. Aber nur, wenn sie in deiner Nähe ist? Nur wenn sie in meiner Nähe ist, ja. Also gut, okay, ab und zu denke ich auch an sie so, ne? Auch wenn ich jetzt neben meiner Frau liege und so. Ja, aber es ist nicht so die große flammende Liebe, das ist es nicht. Es ist der Sex, eher die Leidenschaft. Genau, ganz genau, ja. Und ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Also weil ich will auch meine Frau keinen verlieren. Wie oft ne? siehst du denn deine Schwägerin alleine? Alleine fast nie. Und wann macht ihr eure Spielereien, die diversen? Sagen wir es mal so, seit kurzer Zeit nicht mehr, weil sie will mich, also sie weist mich ja immer ab, weil sie möchte das ja nicht. Ach, sie will das gar nicht? Nein, sie will das auch gar nicht, sagen wir es mal, gar nicht mehr, so, ne? Weil vorher hatte ihr das ja auch gefallen, aber sie hat auch jetzt ein Kind gekriegt, ne, und sie möchte das auch nicht und so und auch einen schlechten Gewissen zu ihrer Schwester über. Mhm. Ne, und ich weiß es halt eben nicht. Ne, und ich, wenn sie halt da ist und so, dann gehe ich neben ihr her und dann betatsche sie kurz und so, ne? Und das ist halt die Erregung. Aber das ist doch alles auch eher. Ein bisschen verrückt. Nee, das ist nicht verrückt, das ist eher widerlich, finde ich, muss ich dir sagen. Du hast, okay. du hast eine Frau. Du hast Kinder. Ja. Du hast Kinder. Ja. Deine Schwägerin hat jetzt auch ein Kind bekommen, ist verheiratet mit deinem Bruder. Nein, sie ist mit einem ganz anderen Typen verheiratet. Das ist ja die Schwester von meiner Frau. Ach so, nennt man das dann auch Schwägerin, wenn die... Okay, egal. Ja, okay. Nennt man das nicht so? Bitte? Nennt man das so? Ja, aber ich hab den Zusammenhang ja schon verstanden. Ist schon klar. Okay. So. Das heißt, die Frau ist in festen Händen, die hat ein Kind, du bist ein Ehemann, du hast dich jetzt aufgrund einer pornografischen Fantasie, was man ja vielleicht als Kerl im ersten Moment so nachvollziehen kann, dass dich so eine Fantasie heiß macht, meine ich. Hast du dich herangemacht, was man dann wieder nicht nachvollziehen sollte, weil es du machst ja euer ganzes Familiengefüge kaputt. Du gehst auch mit dieser Angelegenheit, auch wenn es noch nicht zum Koitus gekommen ist, aber gehst du eher seit 6 Jahren fremd. Ja. So, stell dir erstmal vor, deine Frau würde das mit dir machen. Ja, das ist halt eben die Sache, ne? Wie würde ich reagieren? Wie würdest du reagieren, wenn du das erfahren würdest? Ja. Also ich denke, wow, richtig geschockt, nein. Du wärst geschockt und würdest wahrscheinlich ausflippen. Ja, gut, okay. Jeder Typ ist halt anders. Ich bin jetzt nicht so der Typ, dass man sagt, also man soll die Ruhe erstmal bewahren. Wie ist denn eure Ehe? Wie würdest du sie beschreiben? Die ist, also sagen wir es mal so, bevor das zweite Kind gekommen ist, war es sexuell noch sehr gut. Mhm. Ne, und seit das zweite Kind da ist, ist es weniger. Mhm. Das heißt, in der Woche vielleicht einmal, wenn es gut hochkommt, zweimal. Mhm. Und das ist für mich zu wenig. Mhm. Ne, ich habe das meiner Frau auch öfters gesagt und so, und dann hat sie mich immer wieder darauf angesprochen, dass sie halt Stress hat und dass es nicht so leicht ist mit zweien und so. Ne. So gut, ich kann es auch verstehen. Ne. Mhm. Aber gut, das ist eine Problematik, die rechtfertigt, wenn das für dich zu wenig ist und sie nicht mehr kann und so, das ist dann eine Problematik, das rechtfertigt noch nicht ein solches Verhalten. Nein, deswegen habe ich angerufen, um dass du mir vielleicht irgendwie so einen kleinen Stoß dazu in dem Sinne gibst. Naja, ich würde dir sagen, Peter, die Frau, die Schwägerin, hat dir ja schon eine klare Anweisung letztendlich erteilt, nämlich sie will das gar nicht mehr. Genau. Und das heißt, jetzt lässt du mal schön die Finger von der Frau und belästigst sie nicht weiter. Okay. Also das fordert ja schon allein der Respekt gegenüber dieser Frau, dass du das sein lässt. Ja. Mal ganz ja, zu schweigen von dem Respekt, den du eigentlich auch deiner Frau gegenüber haben solltest. Mm. Also diese Sache ist jetzt vorbei. Okay. Die ist vorbei und ich hoffe dann auch für immer. Wenn du in deiner Ehe unzufrieden bist, du bist ja ein junger Kerl, bist 32, ne? Ja, genau. Gut, das ist dann eine Sache, die müsst ihr dann erläutern in der Ehe und versuchen, da eine Entscheidung zu oder einen Weg zu finden. Mhm. Und wenn der Weg nicht zu finden ist, dann ist er auch nicht zu finden. Aber das müsst ihr innerhalb der Ehe lösen. Wenn man eine gewisse sexuelle Frustration in einer Beziehung oder einer Ehe hat, ist nicht die Lösung, heimlich auszuscheren. Nein, natürlich nicht. Nur, ich weiß halt nicht, ne, ob das irgendwie krank ist oder so. Ich kann nicht sagen, weiß ich halt nicht. Das ist halt eben so, durch diesen Artikel, wie gesagt, ne, keine Ahnung, ist es halt irgendwie in meinen Kopf rein. Es ist jetzt nicht, dass ich nur an Sex denke oder nur es ist halt so ein komisches Gefühl, wenn ich sie sehe. Die Sache ist gegessen und vorbei, Peter. Mhm. Definitiv. Es ist schon schlimm genug, dass es so passiert ist und jetzt lass die Frau in Ruhe. Meine klare Meinung. Okay. Ja? In diesem Sinne? Ja. Alles Gute wünsche ich. Ja, du lass mir das gut. Tschüss, ciao. Ciao, ciao. Das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand aufgrund einer Fantasie in einer Pornozeitschrift das dann genauso nachmacht und ins Leben überträgt und dann in eine solche Realität hineinkommt. Ich habe es noch nie gehört. Hier ist Daniel. Daniel ist wie alt? 23. Guten Morgen. Genau, hallo Jürgen. Hallo Daniel. Ja, mein Thema ist die Computersucht. Ja. Das hat mit 11 angefangen. Ja. Und ich war mit Counter-Strike habe ich angefangen, dann kam World of Warcraft raus im Jahr 2005. Ja. Und von da an ging es eigentlich immer bergab. Das heißt, du sitzt nur vor dem PC und spielst? Genau. Also ich habe eine Ausbildung abgeschlossen, aber danach sitze ich eigentlich nur am Computer. Ja. Ausbildung abgeschlossen, also was? Industriekaufmann. Ja. Und dann aber nicht in den Beruf reingegangen? Ja, also momentan bin ich arbeitslos. Es ist ja momentan ziemlich schwierig, auf dem Arbeitsmarkt was zu finden. Ja. Und ja, aber ich möchte schon gerne arbeiten. Ja. Wie viele Stunden am Tag sitzt du vor dem PC? Also eigentlich 7 bis 8 Stunden. Mhm. Wenn ich nach Hause komme und dann eigentlich bis dann der Sinn rum ist. Aber was heißt, wenn du nach Hause kommst? Du bist ja immer zu Hause. Ja, also so war es früher. Also es geht ja schon eine ganz lange Zeit so. Ja. Wie sieht so dein soziales Umfeld aus? Freunde oder Freundin? Von denen habe ich mich schon sehr lange abgekapselt. Das war auch schon Anfang der Pubertät. Also einsam? Ja, also mein bester Freund ist an der Überdosis Kodein gestorben. Mhm. Und ja, vom Rest habe ich mich dann auch entfernt. Du lebst für und quasi im PC? Genau. Wie finanzierst du dein Leben? Also ich bekomme Arbeitslosengeld 1. Hast du eine Wohnung? Ich wohne zu Hause. Achso, du wohnst zu Hause. Ja. Das ist natürlich dann sehr praktisch. Ja, das ist jetzt kein angenehmes Gefühl, aber... Nee, wirklich, mit 23, wenn das alles so... Ja. Und in all den vielen Jahren auch keine Freundin gehabt? Freundin nicht, nee. Noch gar keine gehabt? Nee. Auch keinen Freund, falls du das wissen möchtest. Ja, ist ja jetzt völlig wurscht. Also keine Beziehung gehabt? Nee. Und das führst du zurück? Ausschließlich auf die Spielerei? Ja, ich bin jetzt auch keiner, der am Wochenende weggeht. Alkohol ist auch nicht so mein Thema, sag ich mal. Mhm. Und ja, von daher kann man auch schlecht Leute kennenlernen. Vielleicht im Job oder in der Berufsschule oder so waren vielleicht ein bisschen Kontakt da, aber ja. War jetzt nicht so intensiv. Aber jetzt bist du, wie lange bist du jetzt schon arbeitslos? Seit 2-3 Monaten. Mhm. Das finde ich aber schon alles sehr alarmierend, Daniel, was du erzählst. Ich glaube, du selbst auch, ne? Also ich bin mir dessen bewusst auf jeden Fall. Mhm, weil keine Freunde, nie eine Beziehung gehabt. Mhm. 23 zu Hause zu hängen und nur zu spielen. Ja, das ist halt das Problem. Ich war sehr erfolgreich in dem, was ich gemacht habe. Also in den PC-Spielen kann man sich ja auch, sag ich mal, beweisen. Mhm. Ja, natürlich, klar. Das war mehr eine Hilfe eigentlich bei den ganzen Sachen, die ich so erlebt habe. Du weißt du ja, dass das mittlerweile sogar als Krankheit anerkannt ist, nämlich eine Internetsucht mit was und wie auch immer zu haben. Mhm. Hast du denn, oder was hast du bisher schon versucht, dagegen zu unternehmen, dagegen zu tun? Eigentlich gar nichts. Also ich habe ja auch, ich sag mal, viele Online-Freunde gefunden, die so als Ersatz dienen für die wahren Freunde. Hast du dich mit einem von denen mal real getroffen? Habe ich auch schon gemacht, ja. Und war das okay? Ja, also war kein Problem. Haben uns gut verstanden, wie halt auch im Internet. Mhm. Aber es ist halt schwer, wenn man so weit auseinander wohnt, dass man das regelmäßig machen könnte. Ja, die wohnen ja alle überall verstreut, ne? Ja. Weit verstreut. Mhm. Mensch Daniel, da musst du jetzt die Reißleine ziehen, finde ich. Jetzt, du bist jetzt auch noch in der Situation, auch noch in einem Alter, wo das noch gut geht. Wobei du schon ziemlich tief drin hängst, glaube ich. Wenn du mit 11 angefangen hast und mit 23 immer noch so ein eigentlich emotional und sozial hochverarmtes Leben führst. Da musst du was ändern. Da musst du richtig radikal was ändern. Ja, eigentlich bin ich zufrieden, wie es ist. Ja, aber das ist ja, du hast ja keine Zukunft damit. Das Leben wird ja immer schwieriger, letztendlich, je älter du wirst. Ja, ich meine, wenn man im realen Leben, sag ich mal, ein Einzelgänger ist, ich meine, so schwer fällt einem das nicht. Ja, aber du kannst ja nicht dein ganzes Leben definieren über ein PC-Spiel. Mhm. Du lebst ja in einer komplett künstlichen Welt. Mhm. Zieht man da irgendwann eine Stecker raus, bricht alles, was du meinst, was du bist, zusammen und weg. Mhm. Und das ist das Alarmierende, finde ich, daran. Mhm. Wir rufen dich gleich nochmal an und dann bekommst du handfeste Tipps, was du tun könntest. Okay? Ist okay. Also Gruß an den Penismark und mach mal Gladi. Daniel, mach's gut. Tschüss. Na, das war jetzt wieder eine geheime Botschaft an irgendeinen Mitspieler. In der Technik, Valentin Kircher. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch in der freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.